warum zum Beispiel muss man so einen Satz formulieren? Also ich denke mir immer, also wie beschränkt muss man sein, um diesen Satz auszusprechen? Für mich alle anderen brauche. Wieso? Also muss ich die in Bezugsetzung von mir zu anderen Menschen auf das Brauchen überhaupt stützen? Warum macht man diese Konstruktion, die ist überflüssig? Ja, überflüssig. Aber das ist der Versuch, in den bürgerlichen Kriterien auszudrücken, was nicht ausdrückbar ist, kommunistische Beziehung. Ja, das ist völlig recht. Naja, aber da steckt doch, ich glaube, dass der Marx, der hat da Rousseau gelesen, das ist ja auch eine Formulierung schon von Rousseau, wesentlich früher. Also dieser Gedanke, dass die Arbeitsteilung uns einerseits gegeneinander stellt, verschiedenen Berufe und Tätigkeiten, Einkommen, die daraus fließen, aber andererseits wir voneinander immer abhängiger werden. Weil jeder seinen Umkreis von Bedürfnissen nur befriedigen kann durch Rückgriff auf die Leistungen vieler anderer und umgekehrt. Dass also wir uns arbeitsteilig immer mehr voneinander abgrenzen, aber immer mehr unsere Abhängigkeit voneinander verstärken. Das ist der Gedanke, der da drin steckt. Und aus dem dann eine vernünftige... Das ist doch ein sehr alter Gedanke, dass ich das auf die Arbeit... Ich sagte gerade, dass das ein alter Gedanke kam. Ne? Das ist doch Produktion, Warenaustausch und so. Also diese Arbeitsteilung ist nicht Warenproduktion. Naja, also es geht ja über... Nein. Da muss man eben richtig unterscheiden. Arbeitsteilung ist ein Wesenselement der Kooperation. Und Kooperation und Warenproduktion haben erstmal nichts miteinander zu tun. Sondern wenn wir die Warenproduktion überwinden wollen, dann müssen wir zurückgehen zu den Zusammenhängen der Kooperation und sozusagen von der Ökonomie des Austauschs übergehen, gedanklich, zu einer Ökonomie der Kooperation. Das ist die Aufgabe, die steht. Aber Marx meinte diesen Satz ja nicht ökonomisch. Also, dass ich die anderen brauche, weil ich mit denen gemeinsam... Der formuliert doch nur etwas, was sowieso der Fall ist. Und zwar in einer bestimmten entfremdeten Form ist das nämlich sowieso immer der Fall, dass wir auf die anderen angewiesen sind. Nur in der bürgerlichen Form sind wir eben die wahren Monaden und die isolierten Individuen. Die wir getrennt von dem Gesamtzusammenhang sind, der uns als Fremdes gegenübertritt, weil er sich verselbstständigt hat. Das ist bürgerliche Ideologie. Ist sozusagen aber genau der gleiche Zusammenhang in bürgerlicher Form ausgedrückt, der uns als Fremder entgegentritt. Dieses allgemeine, sozusagen grundsätzlich menschliche Verhältnis des gesellschaftlichen Menschen, des gesellschaftlichen Individuums und der menschlichen Gesellschaft, wieder sozusagen herzustellen in einer Weise, wo das nicht entfremdet ist, sondern wo die Identität wieder sozusagen zusammenkommt und sich nicht als Widerspruch gegenübersteht. Das ist doch Mystik. Also, nee, das ist nicht Mystik. Wenn man das eigentlich getrennte, was jetzt früher mal so in wohllicher Einheit zusammen war, dann zwischendurch getrennt, das muss man wieder zusammenbringen. Also das kann doch der Gedanke nicht sein. Nein, ich habe jetzt keine zeitliche Abfolge da reingemacht, von wegen früher gab es eine Einheit und dann wurde es getrennt, jetzt kommt es dann wieder zusammen oder so. Sondern ich habe versucht, jetzt grundsätzlich mit allgemeinen Bestimmungen des Menschen und der menschlichen Gesellschaft zu argumentieren. Und der Mensch ist eben kein isolierter Mensch. Ist er nicht. Sondern er ist immer gesellschaftliches Individuum. Immer. Das heißt, er ist immer abhängig von den anderen. Nur die Frage ist, in welcher Form, in welcher gesellschaftlichen Form wird diese Abhängigkeit dargestellt und wie tritt sie mir gegenüber? Und diese Abhängigkeit, die werde ich auch im Kommunismus nicht los. Ich bin von den anderen abhängig. Nur dann ist es eben keine fremde Abhängigkeit, keine knechtende Abhängigkeit, keine unterdrückerische mehr, sondern eine sich gegenseitig befördernde. Also deswegen klingt dieses Brauchen sehr negativ. Es ist aber, hat aber dann eine positive Bestimmung. Weil ich mich dann entfalten kann, wenn sich die anderen entfalten. Ich habe sozusagen eine positive Orientierung auf die anderen. Ich will, dass die sich entfalten, weil nur dann kann ich mich entfalten. Und die wollen, dass ich mich entfalte, weil ich ihre Entfaltungsbedingung bin. Das ist das, was Marx mit diesem Satz entfalten formuliert hat. Und da, genau zu diesem Satz, war meine Frage, warum muss man, also was treibt jemand um, dass man also der so große Visionen macht, dass er dann so eng denkt. So schmalspurig. Warum kann man das nicht denken, dass, das war nur ein Halbsatz eben, dass man diese anderen Menschen durch die Vergesellschaftung von Produktion gar nicht mehr in irgendeiner Form von Brauch und Abhängigkeit oder nur wenn die anderen sich entfalten. Nein, wenn ich die Produktion von den Menschen völlig abteile, dann habe ich doch das Problem gar nicht mehr. Dann bin ich. Dann hast du genau das, was du jetzt hast. Jetzt ist die Produktion von den Menschen abgeteilt. Abgetrennt. Das ist doch aber der Sinn der Sache, dass ich abgeteilt. Nein, das ist nicht. Bloß, dass du davon abhängig bist. Ja gut, also das werde ich ja also bis ans Ende des Universums nicht los, dass ich von der Produktion abhängig bin. Anders geht es ja nicht. Aber wo kommt da die Produktion her? Es ist doch ein Unterschied, ob sozusagen die Produktion etwas dir gegenüberstehendes, getrenntes von dir ist, was nach Eigenlogik funktioniert, nämlich nach der Verwertungslogik. Nein. Oder ob du sozusagen deine Lebensbedingungen selbst herstellst. Du, meine ich jetzt das verallgemeinerte Du, weil wir tun das nämlich immer alle zusammen. Ja, wir stellen unsere Lebensbedingungen immer her. Das ist eine menschliche Grundtatbestand. Wir stellen unsere Lebensbedingungen her in kooperativer Form. Immer. Nur unter bürgerlichen Verhältnissen eben in einer Weise, dass diese Herstellung in einer verselbstständigen ökonomischen Sphäre mit eigenlogischen Gesetzen passiert, von der wir abhängig sind, wo wir reingehen müssen, um unsere Arbeitskraft zu verkaufen, um uns zu erhalten oder als Kapitalist tätig zu sein. Das ist wurscht. Das meine ich nicht. Also von der Ökonomie bin ich immer abhängig, egal ob die eigenlogisch funktioniert oder in irgendeiner anderen Weise mir Lebensbedürfnisse bereitstellt, Lebensbedingungen bereitstellt. Wenn sie das tut, dann bin ich doch nicht mehr von den anderen Menschen irgendwie abhängig, sondern dann ist das doch ein Ding, was gemeinschaftlich betrieben wird. Das ist doch eine andere Perspektive. Aber jetzt sind wir fast zusammen. Du nennst das noch Ökonomie, ich würde es nicht mehr Ökonomie nennen. Sondern wenn du sagst, wir sind von der Ökonomie immer abhängig, dann würde ich sagen, wir sind immer von anderen Menschen abhängig, dass wir nämlich gemeinsam unsere Lebensbedingungen produzieren. Aber Ökonomie ist doch der Ausdruck gerade dessen, dass es eine verselbstständigste Sphäre geworden ist, die mit einem anderen Teil unserer Lebensbedingungen gar nichts mehr zu tun hat. Nämlich mit unserer Privatexistenz sozusagen. Es geht eigentlich da, also Kommunismus ist dann der Fall, wenn es keine Ökonomie mehr gibt als verselbstständigte Sphäre. Sondern wenn unsere Lebenstätigkeit unsere Lebensbedingungen schafft. Es gibt sozusagen auch kein extra Arbeiten mehr, sondern unsere Lebenstätigkeit besteht darin, unsere Individualität zu entfalten und davon gehe ich fest aus, das wird immer auch eine produktive Form haben. Und das wird immer auch Ergebnisse hervorbringen, die wir sowieso brauchen. Okay, dann haben wir es auf den Punkt gebracht. Dann ist genau hier, ich sage, Kommunismus ist dann, wenn die Ökonomie völlig von uns entfernt ist, wenn sie also richtig vom Hals haben und die uns wirklich absolut gegenübersteht. Und der Mensch befreit ist von der Ökonomie. Kannst du aber außerhalb des Knechtschaftsverhältnisses nicht bekommen. Also ich habe dein Herz gelesen online, ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ja, die ganze Zeit wollte er schon sagen. Ich frage mich ganz was anderes. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt hierher gehört. Es geht doch um Entfaltung des Einzelnen oder eines jeden. Das ist dann doch nicht mehr ein Streit jetzt zwischen Marx und Proudhon, sondern zwischen Marx und Max Stirner, der ja auch die volle Entfaltung des einzelnen Individuums auf seine Fahnen geschrieben hat. Macht des Einzelnen das Einzige. Trotzdem haben sie sich gegenseitig als, weiß ich, St. Marx oder St. Max oder so bitter beschimpft. Ich habe darüber nur mal einen Zeitungsartikel gelesen. Darüber hätte ich aber gerne mehr gewusst. Neues Thema, aber interessant. Das ist ein neues Thema, aber... Ja. Weil ich glaube auch, dass es ein Stück weit eine falsche Denunziation gegen Max Stirner gegeben hat. Aber das ist nochmal was anderes. Nochmal ein eigenes Thema. Das müssen wir wirklich mal aufarbeiten. Aber kommt heute nicht mehr. Nee. Da muss ich auch sagen, ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind beide daran, entweder man verschafft sich die oder die Ahnung haben. Aber nochmal zu deiner Überlegung, die Produktion läuft sozusagen sowieso. Ja? Und das andere ist die ganz andere Sphäre. Da muss ich natürlich dazu sagen, dass das eine ziemlich zynische Art ist, Gesellschaft denken zu wollen. Es ist nämlich keine Gesellschaft. Es ignoriert die Tatsache, dass die Art und Weise, wie produziert wird, unheimlich bestimmend dafür ist, wie die sozialen Beziehungen der Menschen und der einzelnen Sachen ist. Deine Existenz, wie, ja, egal auf welcher Ebene sie sich abspielt, und sei es die elendste Existenz, hängt davon ab, dass die Produktion jetzt, wie sie läuft, in dieser kapitalistischen Form läuft, die unter anderem uns früher oder später die Luft nimmt. Zu sagen, das ist mir doch egal, welche Form die Produktion hat. Ja, eine Masse von Leuten leben ja sozusagen außerhalb von Produktion, wenn auch subventioniert, genau durch diese Produktion, anders geht es nicht. Das kann nicht, sagen wir, Sinn der Suche sein. Nee, da hast du mich falsch verstanden. Das ist ja doch, du sagst aber, das ist eine Sphäre, die läuft sowieso. Ich kann sagen, mich falsch verstanden, das nicht du. Dann kannst du nicht sagen, doch. Das ist naja, ich habe doch bloß gesagt, was du eben gesagt hast. Die Sphäre läuft sowieso. Und habe gesagt, was das bedeutet. Das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, was du nicht verstanden. Das ist ja nicht deine Schuld, aber du kannst mir doch in dem Punkt nicht widersprechen. Das ist doch jetzt in dem Thema. Na, du sagst. Naja, ich bin. Gibt es denn da noch jemanden, der da drin ist? Ist in der Produktionssphäre, die von uns total getrennt ist? Ja, eben, wer macht die? Wenn man ein gesellschaftliches Individuum oder Subjekt, nennen wir es mal, schafft, was diese Produktion handhabt und ich nicht mehr darin als ein Produzent vorkomme, sondern als ein völlig äußerer Bediener, also dieser Produktionsmaschine, die lediglich, ein bisschen hast du schon recht, dass die Gesellschaft insofern aufhört, dass es nur noch dieses eine Projekt gibt. Ansonsten bleiben nur Menschen übrig, die dann einfach befreit sind davon. Das Ding läuft und die Menschen können dann tun, was ihnen Spaß macht. Und das wird man dann sehen, was sie denn tun. Und wie kriegst du die Leute dazu, da diese langweiligen Bediener die Geschichten zu machen? Ist doch idiotisch. Warum soll ich da noch hingehen, wenn ich in dem Rest der Sphäre mal die Freiheit finde? Na, meinst du nicht, dass man das verstehen kann, dass man das Ding braucht als materielle Lebensgrundlage? Ja, als Sturm der Ökonomie. Aber damit nimmst du alle deine Aussagen wieder zurück. Ja, wir sollen das machen. Was wie? Mann braucht das, wer ist Mann? Und wer ist der? Wenn das Ding von selber läuft und ich im anderen Bereich die Freiheit finde, warum soll ich da hingehen? Wenn ich nicht gezwungen werde. Ist das nicht einsichtig, dass man auch mal. Nein, das stimmt. Wozu soll ich das einsehen, wenn ich nicht muss? Genau das haben sie uns versucht, 40 Jahre lang einzureden. Moment. Und du wolltest ja nicht sollen. Moment, also jetzt, also ich kann mir. Uns hat es nicht gelungen, wir waren nicht einsichtig. Aber ich sehe das doch ganz anders. Ich habe deine Frage folgendermaßen verstanden. Du bist also für den fiktiven Gedanken. Weshalb sollte ich eine Bereitschaft zeigen, ohne dass ein Zwang dazu besteht? Und so habe ich deine Frage verstanden. Und ich habe da auch eine Antwort. Nämlich folgende. Du selbst bist ja nur ein Teil von dir. Du bist ja ein Teil, ein Hauptteil in der Gesellschaft als persönliches Individuum. Und diese Gesellschaft hat dir so viel gegeben, was du unbewusst wahrgenommen hast und genutzt. Und dieses Unbewusste, das erzeugt in dir auch irgendwann ein Bedürfnis, etwas davon zurückzugeben. Das gibt dann einen Begriff, den nennt man Hilfe oder so, oder Solidarität. Und dieser Gedanke, der sich dann manifestiert, zu einem Handel zwingt, das könnte eine kommunistische Orientierung sein, die man anstrebt. Und so habe ich das vielleicht verstanden. Und wenn ich es so verstanden habe, dann frage ich dich, hast du denn die Antwort dazu? Nimmst du die an? Könnte ein. Das ist doch aber nur alles fiktiv. Und so kommst du auch wirklich. Das ist ungefähr immer so Appetit und Essen, ja? Oder das sind keine eins bedingt das andere. Und dieses Bedürfnis, was bei mir ähnlich, muss nicht Gier sein, ja? Das bei dem anderen Hilfe ausdrückt. Yeah. Ja? Und dieser Reifenprozess der Gesellschaft, der muss irgendwo, wie in der Familie, Mutter-Kind oder dieser Egoist, dieser Egoismus, der sich entwickelt in der Ehe, nur in deiner eigenen, ja. Und nur wenn du denn mal noch ja, einen guten Nachbarn hast, dann gibst du da mal ein freundliches Wort und eine Einschätzung. Versuch, ob ich. Es ist ja nicht falsch, also dass man Motiv und Überlegungen von. Warte mal, ich will noch nicht eingehen. Es ist ja nicht falsch, Überlegungen von Schuld, Verantwortung, ich muss was zurückgeben, wenn sich die jemand macht, und dann kann das ja nicht schaden. Das aber ist dein Gott. Kann man machen, ist nichts Schlechtes, kann sicherlich Prozesse befördern, aber der erste Gedanke muss doch sein, ich sehe, wozu mir das nützt und dass ich das Ding haben will. Ich sehe, dass ich nachher Nudeln essen will, also muss ich vorher bestimmte Handgriffe machen und die in den Topf machen. Das mache ich aus der Einsicht, weil ich das Ergebnis haben will. Das ist doch ein ganz geradliniger, die Menschen innewohnter Gedanke. Ja, aber die Gesellschaft ist keine Familie. Da gibt es keine unmittelbare Kooperation, sondern gesellschaftliche Kooperation bedeutet eben gesellschaftliche Arbeitsteilung. Da ist dieser Zusammenhang der Einsicht eben nicht unmittelbar gegeben. Aber er ist gegeben. Er ist gegeben, natürlich mittelbar. Die Frage ist, wie funktioniert diese Herstellung dieser Mittelbarkeit? Wie vermitteln sich die Leute miteinander? Und das ist die Art, das ist die Frage nach der Art und Weise. Einsicht lässt sich nicht vermitteln, Einsicht muss sich verbinden. Eben, es ist eine praktische Vermittlung, die hergestellt werden muss. Nicht als Einsicht, als a priori Einsicht. Ich muss erstmal sozusagen den gesamten Vermittlungszusammenhang verstehen und dann tätig werden. Sondern es muss eine praktische Vermittlung sein, in der ich tätig bin, weil ich es will. Also ausgehend von meinen Bedürfnissen. Jeder Arbeiter sagt dir, das ist Quatsch. Ich verstehe doch, das Ganze ist Quatsch. Ich verstehe doch, also dass wenn ich hier meinen Handgriff mache, dass dann hinten irgendwo im Laden was steht. Nee. Die Untersuchung gerade zu Produktionsgebieten und Subsidiarität ist kein nicht die Produktion. Also ich kenne keinen Arbeiter, der so dumm ist, dass er das nicht sieht. Also ja, ein komplexes Zusammenhang. Der Arbeiter überhaupt nicht. Der begreift ja noch nicht mal, dass er Arbeiter ist. Der sieht das auf gar keinen Fall. Ich sehe den Zusammenhang zwischen Pause und Essen gehen. Es gibt hier zwei Leute, die schon die ganze Zeit warten vielleicht, dass ihr das noch sagt und diskutieren tun, was dann danach. Ich wollte nur, dass wir jetzt an dem Punkt der Diskussion sind, wo, finde ich, ins deutlich wird. Wege aus dem Kapitalismus zu suchen, heißt natürlich, diese moderne Wirtschaft im Auge zu haben. Und da ist eben nicht nur die Seite der konsumtiven Bedürfnisse zu sehen, sondern eben auch die Seite der produktiven, das heißt Akkumulation, Investition, Kredit. Leute tun sich zusammen, wollen eine Aufgabe erfüllen, brauchen dazu erstmal von einer Gesellschaft, von wem auch immer, eine Vorleistung, manchmal sogar eine sehr große oder eine wachsende, um das durchzuführen. Die Sache kann schief gehen, wer haftet, alle diese Fragen sind mit der Geldthematik und mit der Frage, wie organisiert man oder wie könnte eine Struktur einer nicht kapitalistischen Gesellschaft aussehen, also damit verbunden. Und damit sind wir dann ein bisschen weg vom bloßen Nudelkochen. Ne? Also darum, es geht da noch um viele andere Dinge, Energieproduktion oder was auch immer, weiß ja jeder. Und wie muss eine Struktur einer einigermaßen die Ressourcen effizient nutzenden Gesellschaft aussehen, die nicht auf kapitalistischer Basis funktioniert? Das ist natürlich eine sehr komplexe Denkaufgabe, der wir uns dann noch stellen wollten. Mario, das ist eine Frage, die ich gestern Abend stellen wollte, die jetzt mit dem Thema jetzt, was wir diskutiert haben, nicht unmittelbar zusammenhängt. Also, wenn ich deine Ausführung gestern richtig verstanden habe, ich frage immer lieber nochmal nach, ne? Dann hast du praktisch die Kommunismusvorstellung, die Marx im Laufe seines Lebens entwickelt. Indem er Verhältnisse analysiert und Schlussfolgerungen daraus zieht. Dann hast du das praktisch bis zu dem Punkt verfolgt, wo du sagen kannst, also die Suche nach dem historischen Subjekt, die Marx sozusagen begonnen hat und die ihn zu dieser Mission der Arbeiterklasse geführt hat, per Analyse, ist dadurch hinfällig geworden, dass sich der Kapitalismus in seinem gegenwärtigen Entwicklungsstadium befindet, also einen Sprung nach vorne gemacht hat in der Entwicklung, und dass sich ein Wechsel vollzogen hat vom des historischen Subjekts von der Arbeiterklasse zu einem Teil der Intelligenz, die er als Volksintelligenz oder die du als Volksintelligenz bezeichnet hat. Ist das so? Also, das mir gestern Abend nochmal, als ich in der S-Bahn saß, dachte ich, warum hast du jetzt diese Kommunismusvorstellung, die sich aus der Analyse bestimmter Verhältnisse ergeben, verfolgt? Also, was war das Ziel dieser ganzen Sache? Also, du hast praktisch das historische Subjekt, was er gefunden hat, abgeklopft und hast gesagt, so, die Entwicklung ist aber weitergegangen und der Wechsel des historischen Subjekts hat stattgefunden, oder? Kann stattfinden. Ich habe ausgeschlossen, dass es die Arbeiterklasse ist. Ich habe aber die Frage bestätigt, die ihn auf die Arbeiterklasse geführt hatte, nämlich, dass es in Wirklichkeiten Räume geben muss, wo Leute in ihrem eigenen Interesse tätig sind, Allgemeinheiten. Ja, das ist mir so, diesen Punkt. Ja. Da höre ich eigentlich auf. Und Intelligenz habe ich sozusagen, so wie er es gemacht hat, deswegen auch, wo ich das nochmal wiederholt habe, er hat Kriterien an eine Intelligenz gehabt, die das erfüllen können. Ja, er hat sie in seiner Zeit nicht gefunden, findet aber, das reflektiert aber dann nicht normal, findet aber sozusagen in der Vorwegnahme eines ganz weit entfernt liegenden Entwicklungsniveaus, kapitalistischer Produktionsweise, eine ungeheure Rolle, eine Intelligenz für die Produktion gesellschaftlichen Reichtums zu behaupten. Und da hört er auf. Ne? Was ich mache, ist das, den Gedanken jetzt daran schließen. Was heißt das, wenn man seinen ursprünglichen Anspruch, den ich also nicht aufgeben möchte, jetzt darauf bezieht? Ja, ja, das ist mir schon klar. Jetzt aber, also in dem Zusammenhang kamst du gestern Abend nochmal auf die Frage, was widerlegt denn nun diese historische Annahme der historischen Mission dieser Klasse, dieser Arbeiterklasse? Und da hast du beispielsweise diesen Kampf der Automobilbauer irgendwie als Beispiel herangezogen und hat gesagt, darin zeigt sich, welche Klasseninteressen diese Klasse wirklich bewegt und dass sie praktisch, dass das zeigt, dass sie um den Erhalt des Kapitalismus kämpft. So habe ich das verstanden. Ja. Nun ist aber die Frage folgende, wenn eine Klasse in dieser Situation ist, dass sie nur zwischen Pest und Cholera entscheiden kann. Also entweder ich kämpfe um die Erhalt meines Arbeitsplatzes, damit um mein Dasein als Lohnarbeiter und damit irgendwo auch um Erhaltung des Kapitalismus, oder ich falle in die absolute Verelendung, nämlich in die Arbeitslosigkeit. Dann kann ich denn daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass ich darauf das Klasseninteresse dieser Klasse vom Umfang, von der Qualität her darauf reduzieren kann, dass das die Kerninteressen dieser Klasse sind in dieser Situation? Ich glaube nicht. Du kannst doch nur den Schluss ziehen, dass es erstmal nur diese Interessen gibt. Ja, aber das ist doch nur ein Teil dieses Klasseninteresses. Also wo kommt das andere Interesse, was allgemeiner sein soll, her? Aus der objektiven Existenzgrundlage dieser Klasse, aus der sozialökonomischen Existenzgrundlage dieser Klasse. Naja, aber wie sieht die denn aus, diese objektive Existenzgrundlage? Also ich frage ja nur, weil wenn ich das Verhalten einer Klasse in einer ganz bestimmten Situation beurteile, dann kann ich, also meiner Ansicht nach, nicht die Schlussfolgerung darauf ziehen, dass damit die Gesamtheit ihres Klasseninteresses zum Tragen kommt. Sie reagiert in einer bestimmten Situation auf ihre Existenzbedingungen, ja. Und sie kämpft gegen diesen Zustand der absoluten Verelendung. Aber das heißt doch nicht, dass der Umfang dieser Interessen identisch ist mit dem, was sie da in dieser Situation zeigt, dein Interesse. Aber dann müsstest du begründen, wie diese objektiv-ökonomischen Interessen, die sie subjektiv im Moment nicht haben, beschaffen sind. Genau, und das wäre jetzt eine andere Frage, denn daran knüpft sich eine interessante Frage. Wenn ich mal davon ausgehe, dass die objektive Interessenlage eine weit darüber hinausgehende ist, müsste ich mich natürlich fragen, ja, wie kommt es, dass diese Klasse sich passiv verhält angesichts der erreichten Entwicklung des Kapitalismus? Okay. Das wäre für mich eine Frage. Aber das Argument war ja die objektiv-ökonomische Situation der Arbeiterklasse. Mal abgesehen von der subjektiven Befindlichkeit, ist genau die der Aufrechterhaltung der Lohnarbeit, ja, des Lohnarbeiters. Das bestreite ich. Dann 100 Jahre. Aber noch mehr Argumente 100 Jahre als nur das Beispiel mit dieser Fabrik, sondern da ging es eben darum, dass sie nicht mehr in Masse auftreten. Dann war indirekt auch drin, inwieweit die Gegensätzlichkeit bedeutet, dass sie sich selbst aufheben müsste und dass das eben in der objektiven Lage nicht drin ist. Da waren noch ein paar mehr Argumente. Moment, wir dürfen hier nicht alles durcheinander werfen. Ich muss erst mal fragen, So, das, was sie in bestimmten speziellen historischen Situationen zeigt, drückt das den Umfang ihres gesamten Klasseninteresses aus? Und wenn nicht, dann frage ich mich, wie kommt sie denn aufgrund ihrer objektiven Interessenlage auch zur subjektiven Einsicht in diese Interessenlage? Das sind doch zwei ganz verschiedene Fragen. Ja, aber ich setze ja zum Beispiel auch gar nicht mehr voraus, dass sie eine objektive Interessenlage hat, die ja jetzt nur noch. Die setze ich einfach voraus, ja, auf jeden Fall. Ja, das müsst ihr erklären können. Und dann habe ich. Das machen wir aber jetzt nicht mehr. Ich glaube, die Frage ist klar geworden. Objektive Interessenlage. Jetzt gehen wir essen. Ja. Was ist objektive Interessenlage?